Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer weiteren Soundcheck-Folge. Heute Nacht wird knapp 2 Stunden eine besonders samtene Stimme mit ihren Liedern zu hören sein. Um Bridget St. John geht's noch bis 3 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Frank. Das war das Titelstück von Bridget St. Johns erster Langspielplatte Ask Me No Questions aus dem Jahr 1969. Eine Einladung, an einen Ort mitzukommen, wo die Sonne fliegt, der Himmel noch ein bisschen blauer ist als anderswo. Mitzunehmen brauche die angesprochene Person nichts. Alles, was die Sprecherin geben kann, könne diese Person haben. Angst brauche sie nicht zu haben. Sollte sie stolpern oder fallen, verspricht das lyrische Ich, so werde sie da sein, für die oder den Geliebten. Am Ende der Gedanken steht der Wunsch nach Stillschweigen über das Erlebnis gegenüber Dritten. And in the morning, don't tell a soul of what you saw. It's just for you. Lass es ein Geheimnis bleiben. Versprich mir das. Ich versprech's dir auch. Ask Me No Questions ist auch heutzutage noch im Live-Repertoire Bridget St. Johns. Leider wird sie es nie mehr im Duett mit dem Gitarristen spielen können, der 1969 den zweiten Gitarrenpart übernahm. John Martin starb Anfang letzten Jahres. Wenige Monate zuvor hatten die beiden über eine erneute Zusammenarbeit gesprochen. Bridget St. John hatte John Martin 1967 kennengelernt und er wurde so etwas wie ein Gitarrenmentor für sie. Er half ihr beim Kauf ihrer ersten akustischen Gitarre mit Stahlsaiten und ermutigte sie, Demos ihrer Songs aufzunehmen. Die wunderbaren Klänge aus der englischen Landschaft, Vögel zwitschern und Kirchenglocken wurden auf Vorschlag von John Peel hinzugemischt. Ziemlich genau zur selben Zeit entstanden auch zwei pastorale Pink Floyd-Tracks mit Naturklängen für deren Album Amalgama. Bis jetzt liegen aber keine Forschungsergebnisse vor, ob sich eine der beiden Parteien vom anderen inspirieren ließ oder gute Ideen einfach in der Luft des Zeitgeists liegen. Die erste LP von Bridget St. John entstand innerhalb von 2 Abenden in etwa 10 Stunden, erinnerte sich Bridget St. John einmal. Deutlich aufwendiger war die Produktion ihrer zweiten LP, The Lady and the Gentleman. Ron Geeson schrieb für einige der Songs klassisch inspirierte kammermusikalische Arrangements, mal nur für Blechbläser, mal für Streichquartett, und bei den Begrüßungssongs der Platte bereichern Holzbläser die Klangpalette. Bridget St. John 1971 mit A Day Away. traffic was lazy and no one would hurry. We thought we would never get by. But in time we were out of the slow city suburbs onto the road that reached out for the sea. With trees like tired, tattered scarecrows bent over their knees. And the leaves made the litter and covered the land. Lost autumn confetti, a patchwork unscanned. And the wind scrawled a lane through the stubble and stayed with us all the way down to the shore. She plowed through the pebbles to grab at the sand. We ran to the beach with the wittering wind and scrabbled for shells and mysterious things. Hurled stones at the waves, our feet to the tide. She rose up to take us, but we leapt aside. Then the day had to end, though we wanted to play there forever. We wished we could stay, and we combed out the spray from our sea tangled hair and left for the city. Das war der Willkommensgruß von Bridget St. Johns zweiter LP Songs for the Gentle Man aus dem Jahr 1971. Das erste Stück der Platte heißt A Day Away und schildert einen Tagesausflug durch Natur und Landschaft Richtung englische Küste. Bridget St. John schrieb den Song tatsächlich nach einem Ausflug nach Brighton. Das Arrangement mit Flöten und Fagott steuerte Ron Geeson bei. Einigen dürfte Ron Geeson als Co-Komponist von Pink Floyds Atom-Heart Mother in Erinnerung geblieben sein. Geeson ist ein avantgardistisches Multitalent mit einem Vorleben als Pianist in einer Dixieland-Jazz-Kapelle. Mehr von Bridget St. Johns zweiter LP mit den Arrangements von Ron Geeson gegen Ende der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Bridget St. John veröffentlichte zwischen 1969 und 1974 vier LPs und zog dann der Liebe wegen 1976 nach New York, genauer gesagt in den Stadtteil Greenwich Village. Ab 1977 trat sie auch wieder auf, meistens jedoch nur in New York und näherer Umgebung, New York State und Long Island. 1982 brachte sie ihre Tochter Christy zur Welt. Bridget St. John versuchte noch ein Jahr, die Aufgaben einer Mutter mit einem Job tagsüber und abendlichen Auftritten in Einklang zu bringen, merkte aber bald, dass das nicht klappte. Sie ließ das öffentliche Musizieren sein und widmete sich ganz der Erziehung ihrer Tochter. Mitte der 90er Jahre erschienen dann ihre lange vergriffenen vier LPs erstmalig in CD-Form sowie eine Kompilation mit Aufnahmen aus der jüngeren Vergangenheit. Seither haben auch jüngere Generationen Bridget St. John entdecken können. Und Bridget St. John lernte ihrerseits jüngere Kollegen und deren Werk kennen. Es gab so zum Beispiel gemeinsame Konzerte mit Devendra Banhart, und 2007 fand eine Japan-Tournee mit der französischen Minimalistin Colleen statt. Es gab aber seit Mitte der 90er Jahre nur ein neues Album, eine relativ schwer bzw. nur teuer erhältliche CD von einem Konzert in Tokio 2001. Immerhin war ihre unverwechselbare Stimme auf der letzten Kevin Ayers CD zu hören und gerade eben erschien das Solo-Debüt der amerikanischen Musikerin Eliza Rendoza, Zwei der Songs davon wurden von Bridget St. John mitkomponiert und mitgesungen. Hier ist aber erst einmal Kevin Ayers anno 2007 zusammen mit Bridget St. John, Baby Come Home. Couldn't get to sleep last night. Missing you so much, it hurts. Missing your company, all the things you mean to me, girl. Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home to me? Don't have very much to say. Never was so good with words. It's only that I'm missing you, wishing I was kissing you now. Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home to me? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home to me? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home to me? I saw a man and he held up his hand to the sunrise. The sky was a gold blue, cloud was the color. Thank you. Um die englische Singer-Songwriterin Bridget St. John geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs, in denen sie als Gast mit ihrer samtenen Stimme zu hören war. Zuerst gab's Baby Come Home von Kevin Ayers Album The Unfair Ground aus dem Jahr 2007. Der zweite Song, der zu hören war, heißt He Faded und kommt vom Debütalbum einer amerikanischen Musikerin. Eliza Rendoza heißt sie. Sie hat mit der kalifornischen Folkrockband Fairchild gespielt und davor, Mitte der 90er Jahre, mit Mayo Thompsons Band Red Crayola. Eliza Rendoza komponierte den Song He Faded zusammen mit Aaron Robinson und Bridget St. John. Eliza Rendoza und Bridget St. John sangen den Song auch gemeinsam. Er erschien im Mai dieses Jahres auf Eliza Rendozas erster Soloplatte Bruises and Butterflies. Bridget St. John wurde als Bridget Hobbs 1946 in London geboren. Die Versuche der Eltern, sie durch Klavier- und Bratschenunterricht zu fördern, waren zwar nicht vollends vergeblich, aber ihr Wunschinstrument bekam Bridget St. John erst kurz vor Ende ihrer Schulzeit, eine Gitarre. Klassische Musik und Jazz gehörten zum akustischen Ambiente im Elternhaus und ein Stück der Gesangskombo Mills Brothers gefiel ihr besonders gut. Wenn es nach einer Musiklehrerin von Bridget gegangen wäre, hätte sie allerdings nie Karriere gemacht. Sie riet ihr wegen ihrer tiefen Stimme ab, weiter zu singen. Glücklicherweise entdeckte Bridget St. John die Hits der damals blutjungen Helen Shapiro. Etwa 1961 muss das gewesen sein. Helen Shapiros eher tiefe Stimmlage ermutigte Bridget St. John, weiter zu singen. Nach der Schule studierte sie Sprachen, unter anderem Französisch, an der Universität in Sheffield und eine ihrer Mitbewohnerinnen konnte ein paar Songs von Buffy St. Marie vortragen, die Bridget St. John bis heute verehrt. 1967 lernte sie schließlich John Martin kennen, der sie in die Geheimnisse der offenen Gitarrenstimmungen einführte. Ein mit seiner Hilfe zustande gekommenes Demo brachte Bridget St. John 1968, kurz nach Ende ihres Studiums, einen Auftritt in John Peels Sendung Night Ride ein. Hätte Bridget St. John damals nicht diese Sendung mit Mikrofon von ihrem kleinen Radio aufgenommen, wäre diese historische Stunde verloren gegangen, da die BBC früher Unmengen von Bändern wieder löschte. In diesem Jahr wurde diese Aufnahme zusammen mit anderen BBC-Tracks von Bridget St. John erstmals offiziell veröffentlicht. Es ist also Mittwoch, der 21. August 1968. John Peels Night Ride beginnt um Mitternacht und endet um 1 Uhr. Irgendwann in dieser Nacht spielt John Peel die Songs von Bridget St. John, die vor der Show aufgenommen worden waren. Einer davon ist Lizard Lung Tongue Boy, begleitet wird Bridget St. John von Rick Sanders. So you know the impotent title of Lizard Long Tongue Boy. said, Long Tom Boy from Bridget St. John, who along with Tom Ray Withers made this a memorable program. Thank you both very much indeed. Zweimal Bridget St. John in Aufnahmen der Londoner BBC. Los ging's mit Lizard Lung Tongue Boy, dem, wie sie sagt, ersten selbstgeschriebenen Song, zu dem sie noch heute stehen kann. Zu hören war der Song in einer Aufnahme aus dem August 1968. Danach gab's eine Coverversion eines Joni Mitchell-Songs, Night in the City. John Peel präsentierte Bridget St. Johns Version im August 1969 in seiner Sendung Top Gear. Wenig später erschien Bridget St. Johns erstes eigenes Album Ask Me No Questions auf dem Dandelion-Label. John Peel und Clive Selwood hatten gerade ihr eigenes Label gegründet, eben Dandelion Records, weil viele Acts, die Peel mochte, bisher ohne Plattenvertrag waren. Und Bridget St. John war eine der ersten, die sie unter Vertrag nahm. Das Debütalbum von Bridget St. John präsentiert unter anderem Impressionen vom Trampen in Italien, Kindheitserinnerungen vom Spielen im Londoner Richmond Park, Meditationen, die vom Blick in ein Kaminfeuer inspiriert wurden und natürlich einige Liebeslieder. Zu Beginn dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk war schon der Titelsong Ask Me No Questions zu hören. Hier sind zwei weitere Songs von dem Album Like Never Before und Many Happy Returns. Was it a morning like never before? Got out of bed, the sun through the door. Went down to the sea and pictures of the there long before you do. Because you still remember me, happy that our love outlasted memory, feeling sure of us and we'll take care of we. Zwei Songs von Bridget St. Johns Debütalbum aus dem Jahr 1969, Like Never Before und Many Happy Returns. Ziemlich viel Zeit verging bis zur nächsten LP von Bridget St. John. Ein erster Anlauf scheiterte, weil der anvisierte Produzent doch nicht zur Verfügung stand, aber immerhin erschien Ende 1970, Anfang 1971 erstmal eine zweite Single von Bridget St. John. Wesentliche Unterstützung erfuhr sie dabei von Ex-Soft Machine-Bassist Kevin Ayers und seiner damaligen Band The Whole World. Gerade war Kevin Ayers zweites Soloalbum erschienen, Bridget St. John hatte darauf einen Gastauftritt und nun spielte fast die komplette Kevin Ayers Band auf dieser Single. Die A-Seite ist ein Song von Bridget St. John über den korrumpierenden Einfluss von Geld. If you've got money. If you've got money in your pocket, give a bit to everybody, and with your love, give it all away. 'Cause money just means trouble to you, leads your mind into confusion. Love was turning with the tide. I was lying on my side, I was lonely, open-eyed. Then I remembered what he said, he told me he was free, now he's left me so to see. Wow, how I miss him, yes, now in my emptiness of bed, I'm alone inside my head. Gerade erst wieder zugänglich geworden sind diese beiden Songs von Bridget St. John. Ursprünglich erschienen sie nur auf einer Vinyl-Single. Los ging's mit der A-Seite davon, If You've Got Money, eine Eigenkomposition von Bridget St. John. Kevin Ayers spielte Bass und sang Background-Vocals, Mike Oldfield, damals 17 Jahre alt, spielte die gedoppelte Lead-Gitarre. Die B-Seite der Single gab's gleich danach, sie heißt schlicht Yep. Komponiert wurde der Song von den beiden Ex-Soft-Maschinisten Kevin Ayers und David Allen. Die wunderbare Mellotron-Flöten und die Klavierbegleitung steuerte der damalige Keyboarder von Ayers' Whole Wild World bei, David Bedford. Wer das schöne Waldhorn-Solo spielt, ist leider nicht überliefert. Mindestens ein weiterer Soft-Machine-Musiker war von Bridget St. John beeindruckt. Auf Robert Wyatts erstem Soloalbum End of an Ear verewigte er sie in dem Titel To Saintly Bridget, für die heilige Bridget. Im Frühjahr 71 erschien dann endlich LP Nummer 2 von Bridget St. John, Songs for the Gentleman. Der frühere Yardbirds-Bassist Paul Samuel Smith war inzwischen als Produzent tätig, unter anderem für Cat Stevens und Jethro Tull. Er sollte ursprünglich die zweite LP von Bridget St. John produzieren. Als es dann doch nicht dazu kam, war Bridget St. John ziemlich niedergeschlagen, aber für die Musik war es letztlich ein Glücksfall. Bridget St. John übergab ihre Songs nämlich einem Musiker mit Sinn für avantgardistische Experimente und absurden Humor, der aber auch in der Lage war, Arrangements im Stil verschiedener Epochen der klassischen Musik zu schreiben. Ron Geeson heißt der Arrangeur und Komponist, der Bridget St. Johns zweites Album veredelte. Hier sind gleich zwei Songs daraus, The Lady and the Gentleman und The Pebble and the Man im Original von Donovan. The lady, it seems, lives wrapped in a dream. Little pebble upon the sand, now you're lying here in my hand. How many years have you been here? Little human upon the sand, from where I'm lying here in your hand, you to me are but a passing dream. The sun shine where you stand, depending in which land you may find yourself. Now you have my blessing, go your way. Little pebble upon the sand, now you're lying here in my hand. How many years have you been here? Little human upon the sand, from where I'm lying here in your hand, you to me are but a passing dream. The sun will always shine. Land you may find yourself. Now you have my blessing, go your way. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Bridget St. John geht so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Noch ein paar Takte eines Songs, der erst dieses Jahr auf der Sammlung mit BBC-Aufnahmen Bridget St. Johns zugänglich wurde. Leaves of Lime, Bridget St. John, im Januar 1971. birds of green, sees the river running forever out towards the sea. The wind blows, the willow flows, her branches mocking pine. Gently lays a leafy trail of olive greens and lime. Silkworm clambers onto a furry leaf to take the sun. Spin and reel and weave in a hurry till her thread is spun. The wind blows, the silkworm slows her body mocking time. Gently lays a silky trail along the leaves of love.